immer wenn der Himmel trübe ist, stellen wir uns vor, wir wären Rost. Und dein Lied, das voller Liebe ist, trägt mit der Erinnerung uns fort. Hinter einem grünen Pinienhain liegt es da das azurblaue Meer. Taucht das Bild in Träumen auf, dann freuen wir uns schon darauf, dann freuen wir uns auf die Wiederkehr. Bella Romantica, ich höre ein Lied. Bella Romantica, es singt von Liebe. Bella Romantica, die Liebe zieht. In hellen Sternen scheinen unsere Herzen ein. Adio mia bella musica. Adio und lebwohl du schönes Liebesland. Adio, es war wirklich wunderbar. Das Zauberlied der Freude, das jede Nacht uns beide verband. Bella Romantica, ich höre ein Lied. Bella Romantica, es singt von Liebe. Bella Romantica, die Liebe zieht. In hellen Sternen scheinen unsere Herzen ein. Adio mia bella musica. Adio und leb wohl, ich komm. Jede Nacht uns beide verwandt. La la la la, la la la.